Dann irgendwann wird sie träumen, stellt er sich vor. Dann irgendwann wird sie träumen, dass sie doch noch entkommen ist. Aber wie sie am Fluss kniet, trinkt, sich die Stirn kühlt mit dem nassen Tuch, erblickt sie im Wasserspiegel ihn. Zu Pferd, die Zügel in lässiger Hand und in der anderen, die herunterhängt, die Peitsche. Das muss man natürlich im Kino sehen, auf großer Leinwand. Gnadenlos brennt die Sonne am Himmel. Kein Lufthauch. Ein Flussvogel flattert auf. Und dann wieder der sich im Wasser spiegelnde Reiter. Was tun? Fliehen ist sinnlos. Herumschnellen könnte sie und schon dabei das Messer ziehen und... Oder die Hände heben, ihm auf den Knien entgegenrutschen, sich niederlegen und in die Sonne starren, bis... Langsam, ganz langsam, dreht sie den Kopf über die Schulter, sagt, da hast du mich also, aber vorher noch einen Schluck Feuerwasser. Er steigt lachend vom Pferd, holt aus der Satteltasche die Flasche, kommt heran mit diesem entsetzlichen Schritt des Siegers, reicht ihr die Flasche herunter, grinst, löst mit der anderen Hand schon den Hosengürtel. Da packt sie zu, blitzschnell. Er stolpert, sie reißt ihn ins Wasser, wirft sich über ihn, stößt ihm das Messer bis zum Heft in den Rücken, von hinten ins Herz. Schnitt. Sie besteigt sein Pferd und reitet und reitet und reitet. Und während das Wasser sich rot färbt im Fluss, Geier am Himmel kreisen, reitet sie durch die Schlucht der untergehenden Sonne entgegen und in die unendlichen Ebenen der Savannen. So wird sie träumen, irgendwann bald, stellt er sich vor.